Erste Sarah wurde 127 Jahre alt. Das war die Länge ihres Lebens. Zweite Sarah starb in der Stadt Hebron im Land Kanaan. Abraham war sehr traurig und weinte um sie. Dritter, dann stand Abraham auf und verließ seine tote Frau. Er sprach mit den Hethitern. Vierter, er sagte, ich bin ein Fremder bei euch. Bitte gebt mir einen Platz für ein Grab. Ich möchte meine tote Frau begraben. Fünfter, die Hethiter antworteten Abraham. Sechster, sie sagten, höre uns zu, Herr. Du bist ein wichtiger Mann Gottes bei uns. Du kannst das beste Grab aussuchen. Niemand wird es dir verbieten. Siebter, Abraham stand auf. Er verbeugte sich tief vor den Hethitern. Achter, er sagte zu ihnen, wenn ihr mir helfen wollt, dann sprecht mit Ephron. Er ist der Sohn von Zohar. Neunter, er soll mir die Höhle Machpela verkaufen. Sie liegt am Ende von seinem Feld. Ich bezahle den vollen Preis dafür. Dann gehört das Grab mir. Zehnter, Ephron saß auch bei den Hethitern am Stadttor. Er antwortete Abraham so, dass alle es hören konnten. Elfter, er sagte, nein, mein Herr. Ich schenke dir das Feld und die Höhle. Alle meine Leute sehen es. Begrabe deine Frau dort. Zwölfter, Abraham verbeugte sich wieder vor den Leuten des Landes. Dreizehnter, er sprach zu Ephron, damit alle es hörten. Er sagte, bitte hör mir zu. Ich möchte für das Feld bezahlen. Nimm das Geld an, damit ich meine Frau begraben kann. Vierzehnter, Ephron antwortete Abraham. Fünfzehnter, er sagte, mein Herr, hör mir zu. Das Land ist 400 Silberstücke wert. Aber das ist nicht wichtig zwischen uns. Begrabe einfach deine Frau. Sechzehnter, Abraham war einverstanden. Er wog das Silber für Ephron ab. Es waren 400 Silberstücke, wie es beim Handeln üblich war. Siebzehnter, so gehörte das Feld von Ephron in Machpela nun Abraham. Es lag bei Mamre. Das Feld, die Höhle und alle Bäume gehörten jetzt ihm. Achtzehnter, alle Hethiter am Stadttor sahen das. Sie bestätigten, dass das Land jetzt Abraham gehörte. 19. Danach begrub Abraham seine Frau Sarah in der Höhle Machpela. Das ist bei Hebron im Land Kanaan. 20. So bekamen Abraham das Feld und die Höhle von den Hethitern als festes Eigentum für ein Grab.